Love, lay me by the shore on a bed of rising stones, my love. Untie me from my weary bones, love. For my hours as sand, once shaped as lines in my hands, my love, I try to be the better man. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Herzlich willkommen zum Sunday Service mit neuer Musik zwischen Pop und Elektronik. The White Birch hörten wir gerade eben. Die Band kommt aus Norwegen, hatte sich nach 10 Jahren Bandgeschichte eigentlich aufgelöst vor einiger Zeit, aber jetzt hat zumindest einer der dreien White Birch-Mitstreiter, Olaf Flottum, weitergemacht. Und gerade eben The Weight of Spring im Frühjahr eine ganz neue, tolle Platte veröffentlicht. Sehr ruhig, sehr andächtig und wir hörten gerade Lay Me by The Shore. Heute beim Sunday Service gibt es Musik, unter anderem von The Tallest Man Alive. Ich habe Peter Broderick für euch dabei. Dann gibt es die neue Platte von Django Django. Außerdem das rote Album von Tokotronic, ganz groß von den Alabama Shakes. Und hier kommt etwas Surfmusik mit Tony Guerrero. bei diesem wundervollen Retro-Surf-Sound. Kommt noch gleich Erinnerungen hoch Richtung Pulp Fiction Soundtrack. Dick Dale natürlich als der Großvater des Surf-Sounds. Eben gerade hörten wir Tony Guerrero. Ich weiß nicht, ob der irgendwie mit Tommy Guerrero, dem kalifornischen Skateboarder und auch Musiker verwandt ist. Tony Guerrero, El Diablitos hörten wir gerade. Drei Herren, die hier aus der Ecke Portland, San Francisco kommen und die gerade eben mit Come Hell or High Water eine Platte veröffentlicht haben, die halt musikalisch sich bewegt zwischen, eben gehört ein bisschen Surf-Sound, ein bisschen Amerikaner, auch ein bisschen Spaghetti-Western, ist mit dabei, eine ganz amüsante Platte. Bosco Rogers sind ein Duo aus Südengland, die gerade so ein bisschen die britische Musikszene aufmischen. Da haben sie gerade erst zwei EPs veröffentlicht, zumindest habe ich noch nicht mehr von den beiden Jungs gehört. Die French Kiss EP ist gerade eben erschienen. Und auch hier der Song French Kiss hat so ein bisschen Surf-Anleihen. Blow me down, this buzz and this bitch just get busier. The summer heat gives birth to a million lines. You kiss my lips, I'm so guilty. Now the passion is fun from your eyes. I know that. Bosco Rogers, zwei Herren aus England, French Kiss, der Song von der gleichnamigen EP, auf der gibt es vier Stücke drauf, die alle so ein bisschen 60s-Style haben und wirklich ganz nett anzuhören sind. In gut zwei Wochen gibt es das neue Album von Hot Chip, Why Make Sense wird es heißen, hier schon mal für euch daraus die neue Single Need You Now. You Now, das war ein Hot Chip. Der Text besteht hier fast nur aus Refrain. Alexis Taylor hört sich dann doch merkwürdigerweise mal sehr zurück, was den Gesang betrifft. Eigentlich eine schwache Nummer, wie ich finde. Who Are Rake Lights, auch eine Single aus dem neuesten kommenden Album Why Make Sense, hat mir um einiges besser gefallen. Den gab es ja schon mal vor, weiß ich nicht, 4, 5, 6 Wochen zu hören. Und wie gesagt, Mitte Mai dann das neue Album von Hot Chip. Bin sicher, die Platte wird einschlagen in den Charts, sich verkaufen wie geschnitten Brot und den Jungs sei es gegönnt. Sie haben ja auch zumindest vor einigen Jahren ziemlich viel, sag ich mal, bewerkstelligt und bewirkt für die moderne Musikkultur. Dass der Band oder Künstlername Aurora noch nicht vergeben war, hat mich ein bisschen gewundert. Aurora nennt sich jetzt eine junge Norwegerin, gerade mal 18 Jahre jung. Aurora Axnes heißt sie und hat gerade eben mit Running with the Wolves eine ziemlich flotte Nummer am Start. Flott zumindest, was den Einsatz angeht für Werbekampagnen etc. etc. Hier hören wir mal Aurora mit eben diesem Song. Go row the boat to safer grounds, but don't you know we're stronger now. My heart still beats and my skin still feels, my lungs still breathe, my mind still feels, but we're running out of time. All the echoes in my mind cry, there's blood on your lies, the sky's open wide, there is nowhere for you to hide, the hunter's moon is shining. My mouth can speak, my spirit talks, I know my soul believes, but we're running out of time. All the echoes in my mind cry, The Wolves. Da eigentlich müssen wir hinterher spielen Style Council mit The Boy Who Cried Wolf. Auch ein Song, der dieses Tier als Thema hat. Ja, das war Aurora. Ob die Dame eine Eintagsfliege bleibt oder ob sie, sag ich mal, noch öfters mit Songs zu hören sein wird, das bleibt abzuwarten. Die junge Künstlerin aus Norwegen, gerade noch ganz frisch am Start ihrer Karriere. Auch die nächste Künstlerin ist noch relativ jung und ein unbeschriebenes Blatt. Mackenzie Scott heißt, sie kommt aus Nashville, ist gerade mal 23 Jahre jung und nennt sich als Künstlerin Torres. Sie wird wird verglichen mit den großen Heldinnen wie PJ Harvey oder auch Cat Power. Der Vergleich ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Vor allen Dingen bei diesem Song hier Sprinter haben zwei Herren von der PJ Harvey Band, nämlich Robert Ellis und Ian Oliver, an dem Song mitgeschrieben. Vergleiche zu PJ Harvey finde ich hier schon relativ gerechtfertigt. Das war Torres alias Mackenzie Scott. Aus Nashville kommt sie, wie gesagt, und ja, bei ihrem Song Sprinter gibt es nichts dran auszusetzen. Sprinter ist auch das Debütalbum, nee gar nicht, ich glaube ihr zweites Album, welches jetzt auch im Mai veröffentlicht wird. Die nächste Dame hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und auch entsprechend viele Alben. Mavis Staples, eine Soul- und Gospel-Legende aus den USA, veröffentlichte gerade mit Your Good Fortune eine EP, von der wir den Song Wish I Had Answered hören. Come and follow me. You know the master said, don't wait till tomorrow. Oh, you may be dead. I was young and I wanted to play. Said I'd wait just one more day. Don't you know I wish, wish I had said I wish, wish I had oh, I wish, wish I had when he called. When he called. Early one morning, I felt the pain. Felt like death, none signed my name. Started to tremble deep down inside. You know I wish, wish I had said I wish. Poseidon, I'm just just a ghost you walk right through. So my cell phone spans so spew. All of me wants all of you. Landscape changed my point of view. All of me wants all of you. Revelation may come true. All of me wants all of you. Now all of me thinks less of you. Den Sunday Service und das gerade eben war natürlich Sufjan Stevens mit seinem Song All of Me Wants All of You. Der Amerikaner hat ja vor einiger Zeit dieses Projekt gehabt, wo er zu jedem Bundesstaat der USA eine Platte machen wollte. Das ist dann aber auch nach zwei Alben sozusagen ad acta gelegt worden. Und da gab es ein paar Platten, die irgendwie ja so ein bisschen durchhingen, ein bisschen arty waren und weiß ich auch nicht so genau, nicht so richtig das tolle Singer-Songwriter ja, da boten, was er eigentlich kann. Der Sufjan Stevens ist ja zurück mit dem Album Carrie Ann Lowell und knüpft eigentlich da an die guten alten Zeiten an. Tolle, wunderbare Singer-Songwriter-Folk-Platte hier von dem Großmeister aus den USA. Aus den USA, allerdings aus L.A., aus Kalifornien, kommen die Sparks, eine Band, die in den 70er gegründet wurde, die auch immer noch aktiv ist und Musik macht. Und die haben jetzt sich zusammengetan mit Franz Ferdinand und seinem Quartett aus Glasgow und die ja, nennen sich FFS. Was man davon halten mag, sei mal dahingestellt. Aber nicht nur irgendwie ja, ein Studioprojekt, wo man mal zusammen sich trifft und vielleicht ein bisschen Austausch und eine Platte aufnimmt. Nein, das ganze Jahr 2015 soll im Zeichen von FFS stehen für sowohl die Sparks als auch für Franz Ferdinand, also mit Live-Auftritten etc. etc. Tja, ob das zusammenpasst, das überlasse ich euch. Hier kommt schon mal von dem gleichnamigen Album FFS der Song Johnny Delusional. Words are in my head, but I can't enunciate them clearly. Headphones on your head, they prevent a chance to even try. Some might find me borderline attractive from afar, but afar is not where I can stay, and there you are. Though I want you, I know I haven't a chance. Still I want you. I know yes and no in a couple dozen. Delusional, das waren FFS, Frank Ferdinand, zusammen mit den Sparks. Die Sparks, wie gesagt, kommen aus Kalifornien, wurden gegründet 71 bei zwei Brüdern, Ron und Russell. Mael heißen die beiden und ja, machten damals so mit Falsettgesang eher so Synthie-Pop. Und jetzt, wie gesagt, zusammen mit Franz Ferdinand, das passt irgendwie schon einigermaßen, obwohl ich auch nicht genau weiß, was ich davon eigentlich halten soll. Egal, auch Ash steht in den Startlöchern. Die Band aus England hat in den 90er Jahren mit ja, diversen Hits, diverse Chartplatzierungen. Und mit Cab Lamo kommt demnächst eine neue Platte von dem sympathischen Trio um. Tim Wheeler heißt er, glaube ich. Hier kommt schon mal ein Song von Ash, Cocoon. Das waren Ash, nicht mehr ganz so melodiös wie zu Zeiten von ihren, wie bei ihrem Girl from Mars, aber immer noch genauso dynamisch auf jeden Fall. Das neue Album Cab Lamo auch ab Ende Mai dann zu, ja, bekommen, zu kaufen, zu erhalten, wie auch immer. Courtney Barnett als nächstes, ihr Album ist schon einige Tage draußen, mit dem tollen Titel Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit. Courtney Barnett aus Melbourne hören wir hier mit Debbie Downer. Tell me when you're getting bored and Debbie Downer. Das war ein Song von Courtney Barnett, von der großen Dame des Indie-Pops aus Australien. Sometimes I sit and think and sometimes I just sit, heißt ihr neuestes Album, ihr zweites Werk. Das erste ist Sea of Split Peas, war ja auch eine ganz, ganz große Geschichte. Da gab es einen Song drauf, Avantgardener, als ihr das Video mal gesehen habt. Da gibt es einen so einen Typen, der spielt so einen verträumten Linienrichter, wo Courtney Barnett versucht, Tennis zu spielen mit so einer ganz charmanten Art. Und dieser Linienrichter, das ist ein gewisser Fraser A. Gorman, der kommt aus der Nähe von Melbourne, ist in Torquay aufgewachsen, ist so ein Strandstädtchen südlich von Melbourne. Der macht auch Musik, sieht aus eher so ein bisschen wie der junge Bob Dylan und veröffentlicht auch demnächst ein Album mit dem Titel Slow Gum. Ihr kennt ihn vielleicht auch schon, weil er im Vorprogramm von Courtney Barnett auftrat. Und nicht nur in ihrem Video, sondern auch sozusagen auch bei ihren Live-Shows. Hier kommt Fraser A. Gorman mit dem Song Shiny Gun. Like the ones my family always did, but it's getting dark, and there ain't no better way to turn a match into a spark. Light the whole world on fire, won't you tell me your name? Cause I ain't feeling quite the same. My friends sing, oh no man, cause I've been a-drinking again. So won't you give me a taste of that sweet love you got in the sea? Take a look at your face, feel what it's like to be free. Don't listen to love if you can. Tell you, man, for tomorrow is a long time, buddy. Can you see the stars keep shining like a burned out missile flying through? Courtney Barnett hat auch so ein eigenes Label gegründet, Milk Records heißt das Ganze, und da gibt es auch natürlich so eine ganze Szene zu, zu der auch natürlich hier dann Fraser A. Gorman gehört, der inzwischen natürlich auch in Melbourne wohnt, und von seinem Denise erscheinenden Album Slow Gum hörten wir gerade Shiny Gun, Fraser A. Gorman, auch so ein Name, den man sich vielleicht merken sollte. Beim Sunday Service geht es weiter mit H. Burns und seinem Nowhere to Be. I got nowhere to run to, but like I had nowhere to be. I hear the roaring thunderstorm. It doesn't matter to me. You see I stand in the house right and watch the hurricane roll. I watch them butters fly out of their American cars. Oh, was your troubled mind a piece inside the storm? Like I had nowhere to be. I hear the roaring thunderstorm. It doesn't matter to me. You see I stand in the house right and watch the hurricane roll. I watch them bodies fly out of their American cars. Oh, was your troubled mind a piece inside the storm? Oh, was your troubled mind a piece inside the crowd? Strange boy, I'm being carried away upon a love wave. Oh, was your troubled mind a piece inside the storm? Like I had nowhere to be. I hear the roaring thunderstorm. It doesn't matter to me. You know I'm safe in the house, right? And watch the hurricane grow. I watch them bodies fly out of their American cars. Oh, was your troubled mind a piece inside the storm? Why do I always end up in a strange, strange boat? Carried away upon a love wave. Why do I always end up in a strange, strange boat? Oh, was your troubled mind a piece inside the storm? Oh, was your troubled mind a piece inside the storm? Das war ein gewisser H. Burns mit dem Song Nowhere to Be. Da verbirgt sich Renaud Brustlein oder Breastline, wie auch mal ausgesprochen werden mag. Er kommt aus Frankreich, hat früher mal mit der Band Don't Look Back eher so Post-Rock gemacht. Und als H. Burns macht er ja klassisches Singer-Songwriting. Seine neueste Platte, Night Moves, wurde produziert von Rob Schnepf, bekannter Produzent aus den USA und eingespielt mit Leuten von A.A. Bondi und Treu von Balthasar. Also große Namen hier und ja, musikalisch kann man das auf jeden Fall durchwinken. Der nächste Herr, ja, ein ganz großer des Lo-Fi-Singer-Songwritings. Es geht um Simon Joyner und sein neuestes Album Grass, Branch and Bone. Hören wir hier mit dem Song Old Days. How'd you get out? Where did you go? That's what everyone here hawking their damaged goods wants to know. Does the same spirit still move you? How cheap does the wine flow? Wherever you are now, wherever you are you free? Are you free? Are you as free as your smile said we were all gonna be? God, you made it look so easy. I never would have doubted. No, All I can do is knock on wood, try not to think about it. Miss those stubborn postcards you'd send on my birthday every August. But it's been 5 years since I found one in my mailbox. Thought your love was like a river, I didn't really need to swim across, so I stayed safe beside and I watched you roll by. Memories, my memories. When a junkyard shivers, rust floats down like leaves. Remember driving to the park those nights, tangled in the back seat of your car, till the cop with his flashlight said, "Break it up, kids, don't you know where you are?" Yes, old days. It's like I told a joke I knew wasn't funny. Everything's running ragged here, no one even bothers to complain. It's easier to tip your bartender than take the Lord's name in vain. But I guess I'm doing all right, I can stand a little rain. Honestly, I think I'd rather drown than be left kicking around. In the weeds, in the weeds. So sometimes I slip under the bathwater just to hear my heartbeat. Cindy and I got together last spring after she and Frank split up. Now our old friends won't even meet us for a drink. You know how it is, we'll just get stuck living old days. One more thing before I put this to bed, it's late. Did you know Kim got married and she had herself a baby? Got her picture on my fridge. You should see the look on this kid's face. She's got some big wide eyes, some big wide open eyes, saying, "Look at me, look at me, look at me, and just try to deny me anything. Not enough to cross yourself anymore. Didn't we learn that the hard way? Wish I knew I was writing these letters for. They're all addressed to General Delivery, care of old days.